Sag Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Auslaufs-CD. Zeilenende. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Einen schönen guten Tag. Hallo. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite mit dem Zahlenende und dem Aushilfs-Jedi. Und wir haben es immer noch nicht gebacken bekommen, irgendwen dazu zu nötigen, dieses Intro für uns zu sprechen, damit wir das nicht immer wieder sagen müssen. Aber es macht doch viel mehr Spaß. Das stimmt einen so drauf ein, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Ja, aber da hinten kriechen irgendwelche Lebewesen. Das wäre doch schön, dass, wenn das quasi unsere Freiwilligen, nennen wir es mal so, wären, die für uns das... Ich glaube, Kinderarbeit ist verboten. Okay. Auch in Podcasts. Okay, dann lassen wir das besser sein. Wann sind das Kinder? Ich dachte, das ist irgendeine junge Dame, die von einem jungen Mann gejagt wird mit einer Wasserspritzpistole, quasi so ein Wett-T-Shirt. Also ich meine, wir sitzen heute unterhalb der Villa Berg. Genau. Da wird ja sicherlich auch das ein oder andere Nümmerchen produziert. Des Nächtens auf den Spielplätzen hier. Auf den Spielplätzen Umfeld. Wahrscheinlich vor allen Dingen, ja. Ja, also dementsprechend, da kann doch sicherlich auch so ein kleiner, kurzer Wet-T-Shirt. Contest. Vorfall, also Contest. Glaubst du, der bringt da gleich 5 mit und sagt, ja, Mädels, in der Reihe und Glied stehen. Ja, ich hab mal Super Soccer dabei. Ja, also für einen Contest reichen 2. Okay. Und gemeinhin für das, was du im Sinne hast, braucht man auch 2. Ja, aber doch nicht 2 Mädels, das reicht ja eine. Es können auch 2 Mädels sein. Ach so, du meinst die beiden Mädels... machen ja, dann zum Beispiel Wet-T-Shirt-Contest. Ja, ich finde das irgendwie sehr viel naheliegender. Ich sehe schon, du willst nicht auf das Thema heute rauf, sondern du willst lieber über... Es gibt gewisse Dinge, die ich dir nur so erzähle und nicht im Podcast beitreten will. Nein, ich meine, du möchtest jetzt noch die letzten Sonnenstrahlen draußen nutzen, um nochmal über Frühlingsgefühle zu sprechen. Oh ja, genau. Bevor wir in den nächsten Folgen dann wahrscheinlich im Herbst landen und drinnen sitzen, während es draußen regnet. Ich finde es jetzt schon ziemlich herbstlich. Ja, es ist... Wird, Spätsommer. Wird langsam Eintopfzeit. Eintopfzeit? Eintopfzeit. Ja, kurze Triggerwarnung. Und falls ihr jetzt gerade noch keinen Hunger habt, esst was und hört dann die Folge. Denn es könnte sein, dass diese Folge ziemlich Hunger macht. Ja, ich bedauere es echt, dass ich mir keine Butterbrezel mitgenommen habe. So für den Fall, dass ich in der Folge auch Hunger bekomme. Ach so. Ja, na ja. Hast du den Hunger jetzt gerade? So gerade nicht. Ich habe vorhin eine gegessen. Ach so. Ich hätte noch eine zweite mitnehmen sollen. Also du hast jetzt quasi schon vorgemuffelt. Vorgemuffelt, ja. Ja, ist ja schön. Ja, versuch du mal, wenn du um 12 das letzte Mal was gegessen hast, eine Folge aufzunehmen, wo es ums Essen geht. Ja, das wäre schlau, da ein bisschen was gegessen zu haben. Aber ich habe auch nicht so arg viel gegessen zu Mittag. Siehst du mal, war wahrscheinlich anständiger als meins. Was hattest du? Sag ich nicht. Willst du nicht drüber? Ist das so peinlich? Nö, aber ich würde ja dafür Werbung, dann für einen Betrieb Werbung machen, bei dem ich gegessen habe. Du sollst ja... Nein, ich war nicht bei der Goldenen Schwinge. Ich war auch nicht bei der Konkurrenz mit der Krone. Du hast ein Sandwich gegessen. Ein belegtes Brötchen. Ein belegtes Brötchen. Es war ein warmes, belegtes Brötchen. Siehst du, das kann man doch sagen, dass du ein warmes, belegtes Brötchen gegessen hast. Ja. Mit was drauf? Natürlich, mit was? Es ist ja nicht belegt. Mit was drauf? Falsch betont. Achso, natürlich war da was drauf, und zwar Huhn. Huhn? Huhn. Ein ganzes? Natürlich, nicht ein ganzes Huhn. Ich weiß ja nicht. Es war ein ganzes Brötchen, aber kein ganzes Huhn. Ein ganzes Huhn. Und dann so Tomate und Gurke. Ja, genau. Und Salat. Nein. Kein Salat. Nein, bloß nicht. Du bist gegen Salat auf belegten Broten. Auf belegten Brötchen von diesem belegten Brötchenanbieter, ja, bitte kein Salat, danke. Bitte kein Salat, okay. Bitte kein Salat. Aber Käse. Natürlich Käse, Cheddar. Cheddar. Eine richtige Cheddar. Cheddar und dann eine leckere Soße auch noch? Ja, logisch. Kein normaler Ketchup. Nee, kein Ketchup, natürlich nicht. Irgendwas mit Zwiebeln? Nee. Nee, so mit Parmesan? Nee. Andere Soßen kenne ich nicht. Eine Chipotle. So eine Gesundheit. So eine Southwest Chipotle Soße. Sowas mit Chili. Chipotle sind doch geräucherte Chilischoten. Ja, so schmale Chilis quasi, also nicht so extrem scharfe. Okay. So würzig, aber nicht scharf. Würzig, aber nicht scharf. Genau. Ja, das ist doch ein ordentliches Mittagessen. Ja, aber ich will immer noch nicht verraten, bei wem ich war. Ja, das musst du ja auch gar nicht. Das heißt ja, siehst du, ich kann auch ohne Namensnennung des Betriebs, wo ich war, sagen, dass ich einen Salat mit Ziegenkäse hatte. Mit Walnüssen. Okay. Und Salat im Sinne von so Grünzeug mit ein bisschen... So grünes Zeug, ja. So Feldsalat und... Ackersalat und Endivie. Ich glaube, Ackersalat ist Feldsalat, oder? Weiß ich nicht. Ich kenne mich mit Salat nicht so aus. Das ist, was man auch Rapunzel nennt. Doch. Rapunzel? Ich glaube, das, was ich als Feldsalat kenne, ist hier Ackersalat. Okay. Ist ja auch irgendwie naheliegend. Ein Feld ist ein Acker und umgekehrt. Okay. Ja, aber hier wächst ja jetzt auch, also wir sitzen hier, wie gesagt, unterhalb der Villa Berg und blicken auf eine Wiese. Mit lauter Löwenzahn. Könnte man auch einen Salat draus machen. Rucola. Meinst du, das ist Rucola? Das ist halt auch grün. Für mich sieht das nach Löwenzahn aus. Okay. Naja. Genau. Wir hatten eigentlich vor der Sendung abgesprochen, dass du irgendwann mal erwähnst, dass zu einem guten Essen auch ein gutes Spiel Nein, gehört. Nein, du hast gesagt, wir sollen den Witz machen. Also. Und ich warte darauf, dass du ihn machst. Also ich soll ihn machen? Ja. Ja, weißt du, was zu einem guten Mittagessen im Büro nicht passt? Ein Bierchen, aber nach Feierabend Bierchen. Ein Feierabendbierchen und das habe ich mitgebracht. Das ist doch schön. Wollen wir erwähnen, was es ist? Es ist eins der das Biere, zu, die ich Zu deiner Schande müsste man sagen, was es ist. Zu meiner Schande? Das ist doch eine badische Brauerei. Ja, aber es ist ein Baden-Württemberger Betrieb. Es ist immerhin eine Staatsbrauerei. Ja, aber eine badische Staatsbrauerei. Ja, aber da fließt jetzt Geld in Winfried Kretschmanns Tasche. Also, wie nett auf dich. So. Genau. Es gibt ja Menschen tatsächlich in Stuttgart, die gucken einen Scheel an, wenn man Rothaus trinkt. Ach, das. Um das hier auch genannt zu haben. Ja, also wir trinken aber einen Märzen. Ist das quasi ein CDU-Bier? Du meinst wegen Friedrich? Ja, ja. Nee. Genau, oder weil es halt in Winfrieds Tasche fließt, ist es quasi ein schwarz-grünes Bier und damit das Bier der Wahl unserer Landesregierung. Es ist eigentlich ein gelbes Bier, denn es ist ein Märzen. Also da steht ja drauf Märzen und zwar in gelb und es ist auch gelbe Unterlegung der Schrift. Ja. In diesem Sinne, ihr hört es jetzt, wahrscheinlich hört man das Bier lauter als uns. Das macht nichts. Bier ist wichtiger. Mhm. Der Aushilfsjedi hätte es fast wieder ausgespeit. Das Interessante ist tatsächlich, dass wenn wir anstoßen und trinken, dann hast du so eine kurze Stille im Podcast. Hm. Oh, lecker. Ja klar, schön würzig. Es ist halt ein Märzen. Da ist Malz im Spiel. Natürlich ist da Malz im Spiel. Vor allem ist es tatsächlich nur Wasser, Gerstenmalz und Hopfen. Also es ist wirklich nur die wirklich Basiszutaten. Mehr hat der Badenser ja gar nicht. Aber er kann verdammt froh sein, dass er das hat. Man sagt übrigens Badener und nicht Badenser. Das ist aber mal freundlich heute. Habe ich Badenser gesagt? Nee, ich habe Badenser gesagt. Aber sind wir heute freundlich, sagen wir Badener. Sagen wir Badener. Das Interessante ist nämlich, es gibt einen Witz, da trifft der Badener aus Karlsruhe, der Heilbronner. Sagt der Heilbronner, ja, du Badenser. Sagt der Badenser, sag nur euer Badenser. Dann sag ich Heilbronser. So ein Dialektwitz, den keine Sau verstanden hat, da oben im Ruhrpott und drumherum. Wahrscheinlich. Und da rekrutiert sich ja gefühlt die Hälfte unserer Hörerschaft. Ja, die andere Hälfte sitzt irgendwie im Osten mit dem Klappmesser in der Tasche. Verdammt, dürfen wir jetzt auch keine Nazi-Vergleiche mehr machen? Das habe ich mich gefragt. Wenn ich heutzutage irgendwas mit der AfD in Verbindung setze, ist das dann schon ein Nazi-Vergleich? Ich finde schon. Das heißt, ich kann nicht sagen, der Himmel ist so blau wie die AfD. Das ist schon Nazi. Dann tust du dem Himmel arg Unrecht und dann kannst du dich auf eine Verleumdungsklage einstellen. Okay. Wer klagt denn da? Der heilige Petrus wahrscheinlich. Gut. Persönlich. Gut, persönlich. Nein, Gott kümmert sich um solche Alltagsgeschäfte nicht. Ja, aber kommen wir mal zum Essen. Weil, komm mal zum, ja, ja. Hopfen und Malz, Gott erhalts. Ja. Und Trinken und Essen hält Leib und Seele zusammen. Genau. Und zum deswegen Wohl. Über das Essen reden. Übers Essen wollen wir reden, ja. Mhm. Also fangen wir mal an mit, wollen wir uns so ein Menü zusammenstellen? Wollen wir uns ein Menü? Ja, also lass uns mal über verschiedene Speisen in verschiedene Reihenfolge sprechen, nicht durcheinander. Nicht durcheinander. Also lass uns erstmal über Vorspeise schwätzen. Was ziemlich spannend werden soll, wenn wir da regionale Bezüge herstellen wollen, ja? Wieso? Ja, bei uns gibt es sowas wie Vorspeise und Nachtisch nicht. Bei euch kommt alles auf einen Tisch. Ja, genau. Wir haben nichts. Also, bergisches Allerlei, einfach alles in einen Topf. Ja, es heißt ja nicht umsonst Haferspanien, weil es da einfach nichts gibt außer Hafer. Haferspanien? Haferspanien, ja. Das Bergische Land heißt Haferspanien. Das Bergische Land heißt Haferspanien. So, meine Damen und Herren, das ist jetzt tatsächlich was ihr alle einfach mal googeln könnt und falls es nicht stimmt, uns einfach mal wieder widersprechen. Das macht sie nämlich gern, das widerspreche. wenn was nicht stimmt. Dann habe ich 14 Tage lang Zeit, das zu widerrufen, was ich hier gesagt habe, wahrscheinlich, ne? Sogar 3 Wochen, weil, bloß eine Woche, weil die Folge kommt ja und dann nehmen wir mich schon wieder auf. Ja, aber ich habe 14 Tage Zeit ab Veröffentlichung. Du musst ja dann schon in der nächsten Folge widerrufen. Verdammt. Wo wir auch noch was Spezielles haben, aber da kommen wir bei Gelegenheit drauf. Kommen wir. Also ja, nächste Folge dann halt. Also nächste reguläre, weil jetzt kommt ja dann erstmal die Folge und dann kommt die. Dann kommt die kurze und dann tatsächlich wieder lange große Folge und in der langen großen Folge, ja. Ich mag's groß und lang. Ja, siehst du mal. So, aber du hast einen Plan. Da werde ich mich also mal voll auf dich verlassen und du hältst in der Zeit das Mikrofon, damit ich mir hier noch, wenn wir schon draußen podcasten, darf das Zeilenende rauchen. Genau. Also wir fangen mal an, Vorspeisen. Vorspeisen. Also ich finde den Namen übrigens total irritierend. Vorspeise. Ja, das ist was zu essen, aber es ist angeblich was man vor der Speise isst. Aber man speist ja schon, wenn man eine Vorspeise isst. Ja, aber wenn die Speise quasi, also das ist so ein bisschen wie ein Amuse-Gueule. Gesundheit. Also ein Gruß aus der Küche. Ah. Also so, wenn der Koch sagt Hallo, dann ist das eine Vorspeise. Genau. Geiler Scheiß. Oder wenn er halt sagt, Hammer nicht! Das ist schon. ist aus ist schon eine Vorspeise? Ist aus ist auch eine Vorspeise. Ist ein Gruß aus der Küche. Ah. Ist aus ist quasi Haferspanien. Ja. Amuse Girl. Was haben sie denn? Ja, gar nichts. Da erinnerst du mich an MacBomb. Da waren wir in einem kleinen Dorf, das sich da Adams Hoffnung nennt. Und da kamen wir in so einem Imbiss vorbei und sagten hier, guter Mann, hier Auslage ist leer, haben Sie was? Nee, haben wir nicht, aber Sie können gerne hier fischen. Draußen ist ein Teich, können Sie sich selbst was angeln. Da haben wir gedacht, okay, ein Imbiss, wo man eigentlich Fischbrötchen erwartet, muss man den Fisch noch selber fangen und das Brötchen wahrscheinlich noch selber backen. Das ist halt MacBomb. Na, vielleicht hätte der noch was zum Aufbacken da gehabt. Ja, aber zu den Backwaren kommen wir später. Genau. Das wäre dann quasi so das, was danach. Eigentlich müssen wir mit Backwaren anfangen bei Frühstück, aber du möchtest mit den Vorspeisen beginnen. Ja, wir können natürlich auch über das Frühstück reden, aber da ist. Mhm. Ja. Okay. Das alles, was man zum Frühstück essen kann, kann man auch nach dem Essen. Mhm. Noch so zum Kaffee. Kann man noch hinterher schlürfen. Also fangen wir mal an mit den Klassikern. Also ist eine der schwäbischen Vorspeisen ist die Hochzeitssuppe. Das ist das mit den dreierlei Einlagen, ne? Das ist das mit den vielerlei Einlagen. Das kann nämlich alles Mögliche sein und es ist auch eine typisch schwäbisch. Da gibt's doch auch nochmal regionale Unterschiede, je nachdem, ob man in Baden oder in Schwaben ist, was reinkommt, oder? Wir reden ja nur über schwäbische Küche. Ja, ich habe ja mein Horizont ist so weit wie das Kühlregal im Supermarkt und da sehe ich immer badische und schwäbische Hochzeitssuppe und das ist unterschiedlich. Ja, es gibt ja sogar noch eine bayerische Hochzeitssuppe und, also es sind ja unterschiedliche Hochzeitssuppen. Okay. Dementsprechend in der schwäbischen ist dann natürlich ein Mauldasch drin, vor allem ein Mauldäschle. Eine Maultasche, ja? Okay. Ja, aber das ist so tatsächlich, ich glaube, das ist hier im Süden vor allem so eher beheimatet. Bei euch gibt es wahrscheinlich nicht eine Hochzeitssuppe. Ich weiß, dass es Hochzeitssuppen auch im Norddeutschen gibt. Das ist dann da so, wenn du übers Münsterland hinausfährst, da Südniedersachsen, was sind das? Weserland, glaube ich schon, ja. Oder? Ne? Ja, ja. Weser-Ems. So, genau, Weser-Ems, die Ecke, da kenne ich das auch her, gibt's bei uns nicht. Gut, also dann so ist wirklich. Das, dann sagen wir halt, die schwäbische Hochzeitssuppe ist halt typisch schwäbisch. Genau, das ist typisch. Weil der Maultäschle drin ist. Maultäschle und wahrscheinlich auch hier Spätzle. Das ist tatsächlich nicht so, glaube ich. Also Spätzle, nee. Oder Flädle? Auch nicht. Also auch nicht. Ich glaube tatsächlich, die Maultasche macht. Ist nur Maultasche. Macht den Spezial. Also, was ist denn da sonst drin? Da ist ein Grießklößchen, ein Markklößchen, ein Leberklößle. Okay. Und Leberknödel ist aber tatsächlich auch was eher süddeutsch ist. Ja, ich glaube schon. Hm? Aber da kommen wir später noch dazu. Also Leberknödel ist eher bayerisch. Ja. Und der Schwabe macht dann was anderes mit der Leber. Ja, der macht halt Klößchen draus. Nee. Das ist ein kleiner Knödel. Da kommen wir später noch drauf. Okay, da kommen wir später drauf. Das ist nämlich tatsächlich. So, dann hat der Schwabe natürlich, wenn er schon Maultasche in eine Süpple packt, dann hat er seine Maultasche-Suppe. Also Maultaschen in der Brühe gezogen. Ja, genau. Was teilweise was so ein Gericht ist, wo ich mir denke, der Schwabe denkt ökonomisch, der setzt ein Gericht an und je nachdem, wie viel Brühe er beigibt, hat er dann entweder eine Maultaschensuppe oder er hat Maultaschen in Brühe. Es ist dann weniger Brühe bei und dann ist es ein vollwertiges Hauptgericht. Bums. Brauche aber nur einen Herd, das ist total clever. So, dann kommen wir mal zu einer Beantwortung der Frage, was macht der Schwabe mit der Leber? Was macht er denn mit der Leber? Leberspätzle. Leberspätzle. Du machst einen Teig. Ja. Und machst daraus 50-50, also machst 50% durchgelassene Leber. Mhm. Also schön durchgelassen, durch einen Wolf. Ja. Also gewolfte Leber. Und 50% Spätzleteig. Geiler Scheiß. Noch nie gegessen? Noch nie frisch gegessen. Solltest du dir mal machen. Sollte ich mir mal machen. Dann brauche ich nur einen Fleischwolf. Ja, oder du lässt dir einfach die Leber in der Metzgerei. Machen die das hier? Muss mal fragen. Könntest wahrscheinlich durchaus Erfolg haben. Okay, ich kenne das. Also bei einer richtig guten Metzgerei kriegst du das unter Garantie. Okay, ich kenne das nämlich aus meiner Region, dass das da, wenn du da irgendwas gewolft haben willst, da sind die Metzgereien ganz kiebig und machen es dir nicht, weil sie dann die Maschine sauber machen müssen. Ich habe gewolftes Lamm gebraucht, ich habe Lammhack gebraucht. Mhm. Und habe dann eben extra gefragt, ob sie mir das machen können. Und dann komme ich an dem Tag, das war ein Tag vor Heiligabend, da in die Metzgerei und frage, habt ihr mir das durchgeworfen? Und sagen, nee, wir haben ihr Fleisch. Und ja, durchwolfen können wir es ihnen auch nicht, weil jetzt das Hackfleisch drin ist. Und dann müssen wir die ganze Maschine ausräumen und bäh. Ja gut, für so einen Spezialfall, so eine kleine Kleinigkeit wolfen ist, glaube ich, immer so ein bisschen speziell. Das war ein ganz Pfund. Ein Pfund sind 500 Gramm. Ja. Das ist nichts. Für mich ist also das du musst viel. Schon, du musst schon anständig was wolfen lassen. Okay, ja. Damit es sich lohnt. So, und was man natürlich auch macht im Schwäbischen, ist eine Flädle-Suppe. Mhm. Flädle sind Pfannkuchen. Nee, sind kleingeschnittene Pfannkuchen. Ist ein kleingeschnittener Pfannkuchen kein Pfannkuchen mehr? Nee, ist eine Flädle. Ist ein Flädle. Ist eine Flädle. Ja. Also du nimmst quasi alt gewordene Pfannkuchen im Schwäbischen Sinne natürlich, also nicht diese Berliner Pfannkuchen. Keine sondern, Berliner, genau. Sondern tatsächlich Pfannkuchen. Pfannkuchen, Eierkuchen auch genannt. Eierkuchen, genau. Und aber zwar dünne. Im Schwäbischen, genau, sehr dünne schwäbische Pfannkuchen einfach. Genau. Das ist übrigens tatsächlich ein Gericht, was ich auch noch nie selber gemacht habe, weil immer, wenn ich Pfannkuchen mache, bleiben da einfach keine über. Ja, stimmt. Da kommen dann immer so verfressene Menschen an und wollen auch noch was haben. Ja, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, für eine gescheite Flädle, du brauchst gar nicht so viel Flädle, aber... Naja, aber wegen auf der anderen Seite darfst du halt auch nicht, darfst halt auch keinen süßen Pfannkuchen machen für eine Flädle-Suppe. Mhm. Das heißt, sobald du den Zucker auch nur angerührt hast, ist der Pfannkuchen für die Flädle verloren. Ich mache in meinem Pfannkuchenteig kommt tatsächlich kein Zucker dran, damit kommt man auch sich eigentlich keiner, nein, aber damit man sich entscheiden kann, ob man ihn gerne herzhaft oder süß essen möchte. Dann, ob man sich Apfelmus dazu klatschen will oder Nutella oder... Das Einzige, was man machen kann bei Flädle, also okay, bei Pfannkuchen, damit kommt man auch schon fast zu einer Hauptspeise übrigens. Mhm. Bei Pfannkuchen kannst du auch Folgendes machen. Du nimmst einen Teig, setzt den Teig an, machst ein paar davon mit ja ganz normalem Teig halt und dann packst du dann ein bisschen Schnittlauch rein. Aha. Und den Schnittlauch, dann hast du quasi auf jeden Fall als Vorspeise oder als Hauptgang quasi auf jeden Fall herzhafte, weil mit Schnittlauch ist Schnittlauch es wird herzhaft. Herzhaft. Und dann hast du quasi nach den Herzhaften die die Erstgebackenen, die sind dann quasi mit normal. Da kannst du dann quasi noch ja, Schokocreme draufpacken. Oder kommt dann die schwäbische Hausfrau ganz stolz aus der Küche und sagt, das ist mein Erstgebackener. Nein, natürlich nicht nur der erste. Du nimmst natürlich mehrere. Sieh den an, ist es nicht ein Prachtstück geworden. Und dann steckt sich da Herr des Hauses erstmal eine Zigarre an. Ja, also Fakt ist, man kann auf jeden Fall, ja, mit Pfannkuchen kann man eine Menge machen. Nämlich ja. Flädlesuppe oder halt gescheite Pfannkuchen. Mhm. Pfannkuchen ist schon eins dieser Sachen, wo man sagen kann, da ist der Schwabe natürlich gar nicht der Urerfinder, sondern das ist halt auch tatsächlich so, der Franzose hat seinen Crepe, ja. Der Österreicher oder Ungar hat seinen Palatschinken. Palatschinken hinten betont. Palatschinken. Nee, Palatschinken auf dem I. Palatschinken. Ja. Gut, hab ich auf gelernt. Jeden Fall, der Ösi hat seinen Palatschinken. Mhm. Und es gibt, glaube ich, noch andere Varianten von... In Pfanne gebackener Teig, also wenn man so möchte, ist ja die Tortilla eigentlich auch nichts anderes. Ja, das ist dann Maismehl. Halt, genau, nur halt nicht mehr ganz so fluffig. Ja, genau. Ja. Letzten Endes der Reibekuchen ja auch. Ist auch Teig, der in der Pfanne ausgebraten wird. Ja, stimmt. Ja, aber ist halt ein Kartoffel. Der Tarifkuchen, ja, der gute alte. Ja, damit sind wir bei dir dann in der Heimat. Genau, damit wären wir dann bei mir in der Heimat. Wobei, das ist keine Vorspeise, das ist so klassisches Hauptgericht. Oder Dessert, wenn man es halt mit Apfelmus isst. Auch Hauptspeise dann. Ja, ich sage, ja, Rewe-Kuchen, also kannst du auch als Nachtisch essen. Du kannst sie, ich würde aber davon abraten, also zumindest die Rewe-Kuchen, die meine Mutter macht, sind immer sehr gehaltvoll. Die würde ich nicht als Nachtisch noch hinterher essen. Wobei, das ist dann, ja, das ist ziemlich geil. Das ist, also wenn es bei uns daheim Reibekuchen gibt, ich tue mich mit Dialekt halt schwer, dann sieht die Küche aus wie Sau und dann backt meine Mutter eine halbe Stunde lang Reibekuchen und dann steht der ganze Tisch voll mit Reibekuchen und dann 25 Gläser mit Apfelmus, Apfelkraut, Birnenkraut, Schwarzbrot, Butter. Was nehmen wir für Kartoffeln? Weil wenn du richtig, richtig harte Kartoffeln nimmst, dann hast du ja noch richtig schön stückig in den Reibekuchen. Und wenn du es allerdings so ganz weich nimmst, also mehlig kochende, dann hast du am Ende eigentlich nur noch Pampe. Es hängt auch davon ab, was du für eine Scheibe nimmst. Und die Reibekuchen, so, bei mir daheim sind sie eher fein. Also es ist fast schon, dass die Kartoffeln durchpüriert werden. Die sind eher dünn und teigig und flach. Es gibt natürlich auch die eher, dass es in die röstige Richtung geht, wo es dann so eher geraspelt wird. Das hat dann sowas wie ein Pancake quasi nur ohne Kartoffeln. Also genau. Pancake ist ohne Kartoffeln. Aber ich finde auch, es heißt Reibekuchen und nicht Raspelkuchen, deshalb muss der auch so. Und dann, wie gesagt, nur wenn der schön dünn ist, dann kannst du dir noch eine Scheibe Schwarzbrot nehmen, die mit Butter bestreichen und dann so einen Reibekuchen da drauf. Und wenn du ganz fancy bist, dann machst du auch noch eine Scheibe Leberwurst drauf. Ja, nee. Aber mein ambivalentes, mein etwas spezielles Verhältnis zur Leberwurst hatten wir ja schon in der Herkunftsfolge. Ja, ich bin ja nochmal so in mich gegangen, hab nochmal so ein bisschen in mich hineingehorcht und hab gemerkt so, ja, Kalbsleberwurst ist eine feine Sache, auch sowohl grob als auch fein. Was es auch noch gibt, was auch an Leberwurst sau lecker ist, ist Pfälzer Leberwurst. Mhm. Die ist auch super lecker, aber so eine richtige Leberwurst, so, nee. So eine Schweinsleberwurst meinst du? Ja. Ja. Muss halt nicht sein. Muss nicht sein, nee. Da darf man gerne ein paar Euro mehr investieren für eine gute Leberwurst. Und die hatte ich halt im Auge, als du mir quasi gesagt hast, Rosinenbrötchen mit Leberwurst. Und dann so, what? Schweinsleberwurst muss nicht sein. Na gut, also wenn nichts anderes da ist, dann nehme ich auch die Schweinsleberwurst, aber gerne dann doch so eine anständige. Was es bei uns dann auch gibt, ist Leberwurst, das ist dann Schweinsleberwurst, da sind dann Preiselbeeren aber auch noch drin. Das macht es dir nochmal leichter, das aufs Rosinenbrötchen zu schmieren. Oh, okay, das können wir auch wieder vorstellen. Also, ja, gut. Aber wie gesagt, Schweinsleberwurst muss nicht. Nee, muss nicht. Ich bin aber auch nicht der große Leberfan. Und das, obwohl du von Leberspätzlen schwärmst. Ja, Leberspätzle sind was Feins. Also, das ist saugeil. Leberknädel sind auch geil. Sind die saugeil, weil Schweinsleber drin ist, oder? Ich weiß gar nicht, ob der Schweins- oder Rinderleber drin ist. Weiß es nicht. Ist wahrscheinlich so ein Gemisch, oder? Nee, Leber sollte man, glaube ich, nicht so. Leber halb und halb. Halb und halb. Ein bisschen Lamm ist auch noch drin. Ah, Hühnerleber haben wir auch noch da, schmeiß mal rein. Ja gut, also wir haben jetzt ganz viele Vorspeisen von mir genannt, also komm mal aus dem Pott, was ist bei euch noch auf dem Tisch? Ja, wie gesagt, also so wirklich Vorspeise, du hast ja jetzt Suppen vor allen Dingen aufgelistet und Einlagen, die man in die Suppe reinschmeißen kann. Ja. Tatsächlich ist das, was es bei uns an Suppe gibt, das ist eher schon Eintopf. Okay. Und das ist ein Hauptgericht dann schon wieder. Also die Erbsensuppe, so richtig dick eingekocht. Ja, okay. Das isst du halt auch nicht als Vorspeise. Also so dieses klassische Vorspeise, Hauptgang, Nachspeise, das hast du ja sowieso kulturhistorisch nur, wenn du irgendwie einen Fürstenhof auch in der Nähe hast. Oder eine ausgeprägte bürgerliche Schicht, die solche Rituale pflegt. Ja gut, der Schwabe hat ja die normale Portion einfach jetzt, wo er ein bisschen wohlhabender ist, zur Normalportion, zur Vorspeise degradiert. Ja. Weil, ja, ich meine, so eine Hochzeitssuppe ist halt eine Suppe. Die kannst du natürlich auch reichhaltig machen und groß essen. Aber ja, so zwei, drei Maultäschle, so kleine Maultäschle, das ist eher Vorspeise. Eine Maultasche sowieso nur. Mm. Also. Ja. Womit wir nämlich zur Hauptspeise kommen, Maultaschen kannst du natürlich im Schwäbischen natürlich extrem in alle Varianten nehmen. Also sowohl geschmelzt als auch geschnitten mit Ei drüber, als auch wirklich in allen Varianten. Es gibt die in der Zwischenzeit sogar mariniert und zum Grillen. Ja, stimmt, das habe ich mal als Spieß gesehen. Was aber schlimm ist. Es schmeckt nicht, nein, nee. Überhaupt nicht. Kann man sein lassen, dann nimmst du lieber ein paar Maultasche und haust du dir einfach schon in die Pfanne mit Ei drüber und keine Ahnung, was für oder, ein Gewürz. Oder machst worauf. Halt einen Salat draus. So der Nudelsalat, nur aus Maultasche. Das ist aber reichhaltig, glaub's mir. Ja, das ist immer noch eine bessere Verwendung der Maultasche, als sie auf den Grill zu legen. Das hat das arme Ding echt nicht verdient. Ja, vor allem so eine Maultasche schön im Ofen geschmelzt mit Käse. Oh, traumhaft. Schön überbacken mit Schinken und Käse. Oh ja, oh, Käse. Käse ist gut. Ja, Schinken ist gut, Käse ist gut. Ja, mit Käse du brauchst keine Ananas, besser. Also ist es quasi keine die Maultasche Hawaii. Wobei, das wäre jetzt auch... Oh, das wird der Renner. Das machen wir, wenn wir irgendwann mal Merchandise anbieten sollen, dann bieten wir auch Spezialitäten in unserem Shop an und dann kann man Maultasche Hawaii hallo, in der frischen Box hallo, verkaufen. Bürger, wir hätten da eine Idee für euch. Wir kommen die Tage mal bei euch vorbei. Wo sitzt ihr in Ditzingen, glaube ich? Weiß ne? ich nicht, aber kennt man über Bürger hinaus noch andere Maultaschenhersteller in Restdeutschland? Nee, selbst hier kennt man ja eigentlich nur Settele. Und ich glaube, die haben es, Bürger kennt man im Rest Deutschlands auch nur, weil die es irgendwann geschafft haben, dass die ihre Produkte bei Lidl in die Regale stellen durften. Und bei Rewe und so. Oder sie haben irgendwie gekidnappt. Wen haben die gekidnappt? Ich habe nichts gesagt. Ihr habt nichts gesagt. Ich weiß nichts. Oh, schwäbische Geheimnisse. Machen wir, so. Müssen wir mal eine Sherlock Holmes Folge machen. Mir hat nichts gesagt. Also, was gibt's bei dir noch? Die ganze Bandbreite der Eintöpfe, Erbsensuppe, Linsensuppe, schön gehaltvoll mit Kartoffeln dann auch drin und Suppengemüse und Würstchen, so gerne so Kochwürste. Linsensuppen sind dann aber auch so mit sauren Linsen, also so mit eingelegten Linsen. So Trockenlinsen, die du dann erstmal 24 Stunden wässerst. Okay. Und dann machst du halt deinen lustigen Eintopf und der kocht dann einfach mal 5 Stunden auf dem Herd, bis der so richtig sämig und dick ist, dass wenn du da einen Löffel reinsteckst, der am Ende noch stehen bleibt. Und da kommt dann aber bloß ein bisschen Wurst dazu. Da kommt noch ein bisschen Wurst dazu. Was für eine Wurst? Und Speck natürlich. Das kommt auf den persönlichen Geschmack an, was halt gerade so da ist, aber meistens. Und es sind eher so grobe Mettwürste. So gekochte Mettwürste. Ah, okay. Das ist, ist es noch Mett, wenn man es kocht? Ja, das ist, es war mal Mett, oder so, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann und wie es korrekt heißt, was viele kennen, so in der Dose dicke Sauerländer. Das gibt dicke es, glaube ich, Sauerländer. Dicke Sauerländer. War Sigmar Gabriel nicht aus Niedersachsen? Ja, aber der ist kein Sauerländer. Das Sauerland gehört ja noch zu uns. Ich sag ja, war der nicht aus Niedersachsen? Die heißen zwar Sauerland, die sind aber in der ganzen Region eigentlich verbreitet. Sowas wird da gerne gemacht. Das ist halt so eine wirklich kräftige, da sind Senfkörner drin und so. Die ist schon ziemlich schmackig. Okay. Was macht ihr denn mit Salat? Also ich meine, du hast mir irgendwann mal erzählt, es gibt bei euch... An die Schweine verfüttern. Oder Endivie. Endivie. Endivie ist bei uns kein Salat, sondern Gemüse. Okay. Endivie wird kleingeschnitten und kurz angedünstet und dann mit Kartoffelpüree vermischt. Ach guck, ein Eichhörnchen. Ja, genau. Das kommt. Sobald es Endivie hört, kommt es. Und hoppelt hier eigentlich vorbei. Ich will ja nicht schlecht über die Region reden, aus der ich komme, aber ich glaube, da wurden früher auch Eichhörnchen gekocht, wenn das Eichhörnchen gerade in den Topf gesprungen ist. Ich sag mal nicht, wer auch aus dem Bergischen Land ist. Ja, aber wobei, also das, was wir so an Kontakten ins Bergische Land haben, das sind ja alles, das sind alles Wuppertaler. Okay. Das ist ja schon wieder, das ist Pack. insgesamt sehr, sehr viel mit Kartoffeln. Also wir hatten ja schon den Reibekuchen. Ja. Aus Kartoffeln ist auch Brot gebacken worden. Es gibt... Endivie allerlei? Endivie untereinander? Untereinander. Das wird dann mit Bloodwurst gegessen, habe ich gelesen. Kann man machen. Ja, muss das man heißt aber dann nicht. Auch irgendwie nicht Endivie untereinander, sondern Endivie irgendwas. Keine Ahnung. Ungerinnen. Ungerinnen. Unger. Mit Ungerinnen. Ungerinnen. Das ist ein unaussprechliches Ungerinnen. Ungerinnen. Das sind ja 3 S drin. Ungerinnen. Ungerinnen, ja. Und wichtig ist, ich kann das auch nicht so richtig, das R muss eigentlich noch ein bisschen mehr rollen. Ungerinnen. Ja, genau. Genau, das geht schon in die richtige Richtung. Und dann gibt es solche Sachen wie Döppekuchen. Döppekuchen. Döppekuchen. Also wir haben du bei nimmst uns quasi einen Deppen und machst daraus einen Kuchen, einen Deppenkuchen. Nein, einen Döpp mit Ö. Du merkst, wir haben... Du nimmst H.P. Baxter. Es gibt so eine gewisse Vorliebe für Umlaute im Repuarischen offenbar. Repuarischen. Repuarisch, das sind die ganzen rheinischen Dialekte. Da ist aber gar kein Ö drin oder kein Ä oder kein... Wo? Repuarisch. Repuarisch, ja, das aber nicht, aber in den Wörtern selber kommen viele Ös und Äs. Döppekuchen. Mit Ö, genau. Döppekuchen. Kochen. Mit langem Ö. Also, den muss man kochen. Nein, der wird gebacken, es ist ein Kuchen. Ah. Ja, wie heißt denn Koche? Döppekuchen. Koche. Ja, Koche. Ja, genau. Döppekuchen. Ja. Also ein Deppenkochen. Ja, genau. Gut. Deppenkochen backen sind. Gut. Genau, und dafür nimmt man nimmt einen Bräter. Was ein Bräter ist, weißt du. Ja, klar. Gut. Da legst du schön, schön Speck in den Bräter rein, ja? Mhm. Genau, und dann drehst du Kartoffeln durch den Fleischwolf. Und dann vermengst du das mit Eiern und Salz und Pfeffer. Und dann schmeißt du da noch grob gewürfelten Speck rein und dann Mettwürste. Warte mal, du tust unten Speck rein, dann tust du Kartoffeln rein und dann wieder Speck. Nee, den Speck nochmal in die Kartoffeln. Du vermengst Kartoffeln mit, okay, mit Speck. Okay, und was kommt da oben drauf? Da kommt nochmal Speck drauf. Nochmal Speck. Und dann kommt da der Deckel drauf und dann verschwindet das für 3 bis 5 Stunden im Backofen. Also im Grunde machst du Kartoffeln und Speck. Ja, aber das ist so geil. Und da isst man auch Apfelmus übrigens zu. Zu Speck. Zu Speck und Kartoffeln. Die Kombination aus Kartoffeln und Apfelmus ist auch eigentlich typisch für die Region. Das kennt man auch als eigenes Gericht. Das ist dann Himmel und Erde. Ja. Logischerweise eine Himmel und Erde für die Hochdeutsch Sprechenden, weil Kartoffeln in der Erde wachsen und Äpfel am Himmel. Und es ist eine himmlische Kombination auf Erden. Okay. Und da kommt Speck rein. Da kommt Speck rein, ja. Okay. Die. Aber jetzt weiß ich, warum euch die Preußen übernommen haben. Die hatten so viel Kartoffeln. Ihr hattet so viel Speck. Genau, und da rausgekommen ist eine gehaltvolle Küche und Mit Speck fängt man Mäuse, mit Kartoffeln Westfalen. Genau, und wenn ihr mal in die Fänge einer bergischen Mama geratet, die wirklich noch bergisch kochen kann, dann stellt euch darauf ein, dass ihr 5 Kilo zugenommen habt am Ende vom Wochenende, wenn sie euch die regionalen Leckereien auftischt. Genau. Aber Kartoffeln kennen wir auch. Echt? Was gibt's? Ja, Schupfnudeln, ne? Oder ist das nicht so schwäbisch? Schupfnudeln. Ja, fangen wir mal mit was anderem an. Fangen wir mit was anderem an. Also der Schwabe isst ja eigentlich keine Kartoffeln. Erstmal. Zum Fleisch. Der isst insgesamt so keine Kartoffeln, habe ich so das Gefühl. Ja doch, schon. Aber der Schwabe isst ja eigentlich Spätzle. Der isst Spätzle, ja, das habe ich festgestellt. Spätzlefresser seid ihr. Und im Notfall isst er die Dinger halt mit ein bisschen Semmelbrösel und ein bisschen Butter. Ja. Das taugt schon. Das taugt. Aber man kann da natürlich noch Käse dazu tun und ein paar Zwiebeln und Käse. Dann hat man Kässpätzle. Und Ketchup. Glaubensfrage an dich. Darf man Käsespätzle mit Ketchup essen? Die folgenden Sendungen verzögern sich um wahrscheinlich 45 Minuten, weil der Aushilfs-Jedi in Schockstarre gefallen ist. Wir haben ja an dieser Stelle eine Schweigeminute für den guten Geschmack. Da kommt doch kein Ketchup rein! Sag mal, also hast du schon mal Käsespätzle mit Ketchup gegessen? Ja. Und es war geil. Nein. Doch. Nein. Du willst es nur nicht zugeben. Nein, wenn du irgendwo Ketchup dazu tust, schmeckt's wonach? Ketchup. Richtig. Ketchup macht nämlich alles Ketchup besser. Nein, eben nicht. Ketchup macht alles schlechter. Es schmeckt nämlich richtig nach Ketchup. Ja, das ist doch toll. Prietus? Was meinst du, weshalb auf Burgern Ketchup drauf ist? Weil es mit Senf halbwegs erträglich wird. Also Käsespätzle mit Senf und Ketchup. Nein! Sondern schöne geschmelzte Zwiebeln. Geschmelzte Zwiebeln. So. Okay. Aber. Jetzt haben wir's. Aber. Wenn man dann Kartoffeln hat, kann man aus Kartoffeln und Spätzle was Wunderbares machen. Schöne Geisburger Marsch. Dann sind wir wieder bei den Vorspeisen. Obacht, lieber reingeschmeckter. Nein. Kartoffeln und Spätzle sind kein Geisburger Marsch. Es muss Brühe dazu. Das ist sowieso. Es muss ja in irgendwas schwimmen. Aber, oh Gott. Obacht, reingeschmeckter, selbst abgefackelte schwarze Zwiebeln und Kartoffelschnitz und Spatzen machen noch keinen Geisburger Marsch. Was macht denn jetzt den Geisburger Marsch? Da muss noch, also so wie es jetzt beschrieben ist, nennt sich das Gericht Kartoffelschnitzel und Spatze. Okay. So, da gehört aber noch Siedfleisch rein, so richtig schön gekochtes Ochsenfleisch. Okay. Dann ist es ein Geisburger Marsch. Das heißt, wenn du in eine Gaststätte gehst und da kein Ochsenfleisch drin ist, dann lässt man das zurückgehen. Dann lässt man das zurückgehen und schellt den Koch mal so richtig. Aber sowas von. Okay. Da gehört Siedfleisch rein. Siedfleisch. Siedfleisch, also Ochse. Gekochtes Fleisch. Gekochter Ochsen. Der arme Ochse. Der ist eh nicht mehr viel wert gewesen. Der hat keine Eier mehr gehabt. So. Was man natürlich auch mit Spätzle machen kann, ist einfach in Pfanne schmeißen und Eier drüber. Das sind quasi Eiernudeln mit Ei in der Pfanne. Das ist so. Das ist weird. Ja, das ist perfekt, weil das ist quasi Käse, gefüllt mit Käse, überbacke mit Käse. So kann man es auch machen. Und dementsprechend, nein, Spätzle natürlich in der Pfanne, klar, auch super. Aber Kartoffelschnitzel Spatzen, da dürfen die Zwiebeln gern auch ein bisschen schwarz sein, ganz leicht, das muss schon sein, das schmeckt mich in der Brühe nachher gut vor. Mhm. Aber Siedfleisch, sonst kein Geisburger Marsch. Siedfleisch. Siedfleisch. Okay. Also gekochtes Ochsenfleisch. Ja, gekocht. Schön gewürfelt. Schön gewürfelt. Darf gut sein. Also, es ist genau das gleiche wie bei Linsen und Spätzle. Das kennt man auch im Rest der Republik. Ja. Also es gibt ja diesen schönen Äffle und Pferdlewitz. Wollen wir nachspielen? Ich kann den nicht. Was ist groß? Ein Pferd? Ja, was ist noch größer? Ein Elefant? Pferde? Nee, ein Elefant. Okay. Was ist das allergrößte? Linsen mit Spätzle? Linse mit Spätzle und Seidewürstler. Ja. Allerdings, dazu gehört noch was. Nämlich eine schöne, schöne Scheibe Bauchspeck. Sonst ist es kein Linsen und Spätzle. Da gehören Bauchspeckscheibchen dazu. Ja, darüber können wir reden, aber ich bin ja tatsächlich so ein Banause, wenn es mich tatsächlich nach Linsen mit Spätzle gelüstet. Dann muss der Bauchspeck dazu, weil dann kannst du Döppelkuchen dazu essen. Und ich mich dann in eine schwäbische Gaststätte verirre und dann kundtue, dass ich gerne Linsen mit Spätzlen hätte, dann sage ich, dass sie die Seiten gleich in der Küche lassen können. Warum? Weil ich keine Seiten mag. Magst du Wiener? Nein. Magst du Frankfurter? Nein. Magst du Bockwürst? Nein. Und das ist alles so ähnlich, aber die Seiten sind noch... Nein, es ist nicht alles das Gleiche. Ja, in Frankfurt sagt man Wiener, in Wien sagt man Frankfurter. Ja, Bockwürste sind knackiger als das. Und Seiten ist so was. Das ist, ich finde Seiten, ich weiß auch gar nicht warum, aber ich finde Seiten total widerlich. Okay. Das ist so was, das geht einfach nicht. Das muss aus meinem Umfeld entfernt werden, damit ich glücklich sein kann. Okay. Deshalb müssen die in der Küche bleiben. Ja, was man mit Kartoffeln noch anstellen kann, das macht ihr auch nur anders, ist Kartoffelsalat. Ja. Dann muss ich tatsächlich zugeben, dass der hier besser ist. Du magst den schwäbischen. Ich mag schwäbischen Kartoffelsalat, weil Kartoffelsalat bei uns für alle, die süddeutsch sind und noch nicht dieses Vergnügen hatten, mal so einen tendenziell norddeutschen Kartoffelsalat zu essen. Ein norddeutscher Kartoffelsalat besteht darin, dass man eine kleine Kartoffel kocht und sie dann in 5 Kilo Mayonnaise ertränkt und dann noch eine Gewürzgurke zur Dekoration drauflegt. Okay. Sind Gewürzgurken dabei? Ja, da kommen Gewürzgurken rein und gekochtes Ei gerne auch noch. Okay. Und meistens ist es nicht Mayonnaise, sondern Remoulade, weil kommen ja noch Kräuter rein. Aber es ist so widerlich fettig und bäh. Und das gehört so, wenn meine Mutter sagt, dass sie Kartoffelsalat macht, dann frage ich immer, ob sie auch einen Nudelsalat macht für mich. Den ertränkt man aber auch mit Mayonnaise. Ja, den ertränkt man auch mit Mayonnaise, aber das ist nicht mit ganz so viel Mayonnaise, weil die meiste, werden dann die Reste aus dem Mayonnaiseglas noch rausgekratzt, um dem armen Jungen auch noch einen Nudelsalat zu machen. Okay. Das macht die Sache dann erträglicher. Aber wir haben ja jetzt bislang irgendwie vor allen Dingen über so das geredet, was die klassische Beilagenküche ist, ne? Nee. Also gehobene Gastronomie, weil so über die großen Fleisch... Also ein Geisburger Marsch ist schon eine vollwertige Mahlzeit. Ja, klar, das ist... Das ist ein Eintopf. Ja, klar, auch hier geschmelzte Maultaschen und Kässpätzle sind auch eine vollwertige Mahlzeit. Ja, eben, also so gescheite Kässpätzle, da kannst du dann schon die Kalorien zählen. Genau, also aber ich meine, so ein gutes Stück Fleisch... Ja, wollen wir erst noch kurz über den Kartoffelsalat reden? Weil der ist nämlich tatsächlich im Schwäbischen ein bisschen speziell. Ja, dem Schlotzen. Schmatzen. Ja. Also Schmatzen, er muss schwätzen. Ja. Sagt man im Schwäbischen eigentlich. Er muss schwätzen. Ja. Also schmatzen. Wenn du ihn rührst, muss er eigentlich schwätzen. Und zwar kommt da rein Essig, Öl. Senf. Und Brühe. Ja. Richtig. Und es gibt eine schöne Beschreibung, wie er sein muss. Die habe ich mir mal rausgeschrieben. Zwischen Furztrocken und Seuchnass genau in der Mitte. Das stimmt. Und das ist eine hohe Kunst. Das ist genau das Problem, weswegen ich keinen schwäbischen Kartoffelsalat mag. Das kriegt keiner hin. Vor allem, es gibt eine Todsünde. Meine Mutter macht ihn tatsächlich nicht so klassisch schwäbisch. Okay. Die nimmt da kaum Essig und Öl. Sondern ganz Mayonnaise. Ganz wenig Essig und Öl. Okay. Ganz wenig Essig und Öl. Viel Brühe, viel Senf und ganz wenig Essig und Öl. Okay. Und meine Mutter begeht vor allem eine Todsünde nicht. Die viele Schwaben machen und damit den ganzen Kartoffelsalat ruinieren. Kannst du in Kartoffelsalat im Schwäbischen, kannst du ja noch Beilagen einarbeiten. Gurke. Genau. Hauchdünn geschnittene Gurkenscheiben. Das Problem ist, du nimmst Salz und Pfeffer in so einen Kartoffelsalat auch immer ein bisschen rein und das Salz zieht aber sowas von Wasser und macht diesen Kartoffelsalat aus der Gurke heraus nochmal sowas von wässrig, dass ich jedes Weihnachten, an dem es Hawaii-Toast gab, lobe und jedes Weihnachten, an dem es Kartoffelsalat bei Oma gab, eher nicht so lobe. Weil Oma das mit der Gurke und dem Wasser nicht einkalkuliert hat, als sie ihn angerührt hat. Naja, sie hatten halt schön schwäbisch gemacht, da Gurke reinpackt und dann zieht so ein Ding halt nochmal Wasser, dass es kracht. Ja. Deshalb muss man das bei der Zubereitung eigentlich einkalkulieren und weniger Brühe reinmachen. Meine Oma hat witzigerweise kaum Brühe und kaum Senf benutzt. Okay. Also die hat dann tatsächlich Essigöl und dann Kartoffeln und dann, ja, also sie hat tatsächlich wenig auf die geschmacksgebenden anderen Elemente auch. Dementsprechend, wer braucht Geschmack, wenn er Essig hat? Aber du wirst lachen, meine Oma in allen Ehren, Gott hab sie selig, oder wer auch immer zuständig ist. Hallo Oma. Für die Verwaltung von Dode. Seele. Das Friedhofsamt. Auf jeden Fall, nee, tatsächlich, es gibt kaum einen guten schwäbischen Kartoffelsalat, der wirklich so ist, wie er eigentlich gehört, nämlich zwischen Furztrocke und Seuchnass. Mhm. Genau in der Mitte. Tatsächlich kriege ich den fast immer Seuchnass. Es hängt wahrscheinlich von persönlichen Vorlieben ab. Nee, er ist tatsächlich fast immer Seuchnass. Er ist besser als trocken, oder? Also ich mag ihn dann, wenn überhaupt, lieber unter der Mitte trocken als seuchnass. Okay. Weil tatsächlich, wenn er ein bisschen trockener ist als Mitte, dann hat er zumindest noch ein bisschen Konsistenz und ein bisschen Biss. Mhm. Wenn er seuchnass ist, dann kann ich auch gleich Kartoffelbrei essen. Der schmeckt besser, weil er dann noch mit Muskat ist. Ja, und ja gut, dann kommt auch ein Schuss Sahne rein. Ja. Ja, aber ich meine, was wolltest du, worauf wolltest du jetzt raus mit vollwertiger Küche? Ich wollte über Fleisch reden. Du wolltest über Fleisch reden? Ja, wir haben nämlich nicht viel zu bieten, aber wir haben zumindest unseren rheinischen Sauerbraten. Also ich schaue gerade mal so auf meine Liste, wir haben noch eine Beilage. Wir haben noch eine Beilage. Ja, wenn wir das Fleisch in Anschluss nehmen wollen, dann haben wir noch eine Beilage oder eine Zutat, die man im Schwäbischen verwendet, nämlich genau die von dir genannte Schupfnudeln. Mhm. Bei uns auch liebevoll Bubespitzle genannt. Bubespitzle. Ja. Sag das dreimal schnell vor einem Spiegel und dann erscheint Beetlejuice. Nein, Bubespitzle. Ja, guck, da kommt er. Nee. Also, Bubespitzle. Mhm. Schupfnudeln. Also, dreht man an. Kann man abraten, ja, richtig. Und dann kann man was dazu machen? Käse und Ketchup. Wir können diese Nummer mit der Trauerminute nicht jedes Mal machen, wegen dem guten Geschmack. Das liegt an dir. Vor allem, wenn Ketchup, dann noch bitte eine gescheite Barbecue-Sauce, dass es wenigstens ein bisschen rauchig ist. Und Ketchup. Dann nee, gescheite rauchige Soße. Wenn es Soße dazu, dann rauchig. Nein, Kraut! Kraut. Schönes Filterkraut oder Sauerkraut. Ach nee, Quatsch, Kraut ist hier ja Sauerkraut. Sauerkraut. Entschuldigung, ja. Schönes Sauerkraut dazu. Schön in der Pfanne mit Sauerkraut oder Filterkraut. Mhm. Wie man auf den Filtern sagt. Mhm. Man kann es aber auch süß essen. Oh. Ja, man nimmt die Brezel gar nicht in Fett, sondern backt sie direkt gleich in Butter aus. Mhm. Und packt dann ein bisschen Zimt dazu. und serviert es zum Apfelmus. Ich hätte es mit Mohn versucht. Kann man auch machen. Das klingt gut. Kann man machen. Könnte man machen, ja. Also ich hätte tatsächlich aber Apfelmus auf jeden Fall. Apfelmus, ich meine, wie gesagt, das habe ich ja schon ein paar Mal erklärt, Apfelmus geht zu allem bei uns. Außer zu Ketchup? Da möchte ich jetzt bitte nicht näher ins Detail gehen. Das geht nämlich durchaus. Sauerkraut, ja. Wollen wir eine Schweigestunde für den guten Geschmack einlegen? Aber Sauerkraut erinnert mich noch an was. Vermischt ihr euer Sauerkraut auch mit was anderem als Bubespitzler, also Schupfnudel? Ja. Eigentlich nicht so großartig, wenn ich es richtig weiß. Also genau. Man isst halt nur pur. Oder halt einen Krautsalat oder man macht halt Krautwickel daraus. Ja, das genau. Kann man auch nochmal. Aber dann ist ja kein Sauerkraut, dann nimmst du einfach die den Weißkohl. Genau. Ja, also genau. Das ist ja das gleiche Kraut eigentlich. Ja, ne, aber den Sauerkraut ist ja, dann wird er ja halt fermentiert. Ja, genau. Genau, was ist... Ja, Krautwickel kannst du natürlich auch machen mit Filterkraut, aber das ist jetzt nicht so typisch schwäbisch in dem Sinne, sondern es ist halt vor allem filterisch. Also das ist dann super speziell. Ja, wobei das... Also wir reden auch nicht über Priegel oder über was weiß ich, was so in Schwäbisch Hall und in Ulm so 100% lokal speziell ist. Lokal speziell, nee, das tun wir nicht. Was ist tatsächlich, das ist dann, das geht mehr in die rheinische Ecke, da sind wahrscheinlich jetzt so die eher westfälisch angehauchten Menschen raus, aber bei uns wird das Sauerkraut gerne auch mal mit weißen Bohnen gemischt. Okay. Das ist auch sehr geil. Das einzige Problem ist, das darfst du entweder nur mit dem Menschen teilen, der dein Bett teilt, oder du sollst dafür sorgen, dass die nächsten 3 Tage lang niemand mit dir dein Bett teilt. Oh ja, Kraut und Bohnen. Eieiei. Das ist auch schon eine sehr geile Kombination. Und dazu dann Kartoffelpüree und Apfelmus. Und eventuell Ketchup, wenn das das Ganze ist. Apfelmus. Ja, aber das Apfelmus ist bei euch schon süß. Ja. Okay. Also so mehr oder weniger. Okay. So ein Apfel ist halt, der bringt eine natürliche Süße mit. Da führt kein Weg dran vorbei. Dann, bevor wir jetzt anfangen zu kotzen, lass uns doch über Fleisch reden. Ja, Fleisch. Also da haben wir ja nicht viel zu bieten. Unsere Bauernküche, ne, da gibt es Fleisch dann immer nur, wenn Schlachttag ist. Okay. Dann aber so richtig üppig mit 7 Millionen verschiedenen frischen Würsten, die aus dem Fleisch gekocht wird. Natürlich Blutwurst. Okay. Blutwurst. Blutwurst. Ja, oder für die Kölner Flöns. Das musst du erklären. Ja, nee, es ist das Gleiche, aber es heißt da einfach nochmal anders. Ist da nicht irgendwas anderes noch drin? Vielleicht, keine Ahnung, irgendwelche Würfel oder was? Ich glaube, ja, die Kölner Variante, das ist so grob, da sind auch noch so Schwarten und Fleischstücke mit drin. Du kannst sie auch fein machen einfach. Okay. Genau, aber es gibt 2 große Gerichte der rheinisch-bergischen Küche fleischmäßig, nämlich einmal den Sauerbraten. Der traditionell vom Pferd gemacht wird. Ja, habe ich gelesen. Was kriegt man tatsächlich sehr selten nur noch. Es ist meistens mittlerweile ein altes Rind statt ein altem Pferd. taugt auch, das ist so wie eure gekochte Ochse. Ne? Das war früher mal ein Vieh, das den Pflug gezogen hat und dann ist es gestorben. Und dann was macht man damit? Ja, kocht man es halt. Ne? Okay, also im Grunde der Traber der Woche wird da nicht verarbeitet. Genau, der Traber der Woche wird nicht, sondern schon das alte, der alte Brauereigaul. Deshalb ist der Sauerbraten ja auch so, wie er ist. Der wird dann ja, du nimmst dieses Stück Fleisch und dann legst du das halt erstmal eine Woche lang in Rotwein und Essig ein. Und deswegen habt ihr auch obergärige Biere und keine untergärigen Biere, weil das Bier muss ja schnell auf den Markt. Ja, genau. Weil der Gaul ja schon tot ist. Weil der Gaul schon tot ist, genau, und nirgendwo mehr hingebracht werden kann. Und die Hefe schwimmt oben. Genau, und die Hefe schwimmt oben. Und ist übrigens tatsächlich der Witz daran. Obergärig heißt einfach nur, dass die Hefe oben schwimmt und untergärig heißt, dass die Hefe unten schwimmt. Genau. Wenn ich es richtig weiß. Genau, es sind unterschiedliche Hefekulturen, die dann einen unterschiedlichen Geschmack auch produzieren. Ja. Die einen können schwimmen, die anderen nicht. Ja, genau. Blub, blub, blub. genau, das ist quasi, du musst sonntags schon wissen, montags schon wissen, dass du am Sonntag Besuch bekommst, dem du einen Sauerbraten servieren musst, weil du den ja entsprechend ansetzen musst. Den musst du nur einlegen. Genau, der... Und du beschwerst dich bei uns, dass der Metzger am nächsten Tag nicht liefert. Ne, das war auch in meiner alten Heimat, dass der Metzger das Fleisch nicht durch den Wolf drehen wollte. Wobei, das muss man dazu sagen, bei uns gibt's ja gerne zu Weihnachten auch mal Wild. Das ist dann tatsächlich in der mütterlichen Küche tatsächlich auch so, dass man tatsächlich das Wild so 3-4 Tage vorher in einem guten Rotwein, den man nicht trinken mag, versenkt. Ja, genau. Man nimmt den billigen, den man geschenkt bekommen hat, der einem nicht schmeckt. Ich meine, dem Fleisch ist es sehr geil, der wird dann Stunden. Und dann wird das schön stundenlang gekocht. Mit Suppengemüse. Gemüse. Gemüse. Also du nimmst das Gemüse. Gemüse. So, ja, Möhrchen und Sellerie und Zwiebeln und Lauch und... Okay, jeder, der jetzt nicht aus der Kölner Ecke war, hatte bei Gemüse ein anderes Bild Gemüse. Im Kopf. Der Frauenbeauftragte der Elite ist auch schon am Start. Das Gemüse! So ist einfach das Gemüse. Sowas, das, was du schon wieder denkst, kommt mir nicht über die Lippen. Das Gemüse! Ja, genau. So ein Scheiß. Genau. Nee, und das wird dann schön mit Rosinen auch. Wichtig. Kommen Rosinen in die Soße. Okay, ja, und kann man machen. Lebkuchen. Aus eigener Herstellung oder importiert ihr den dann aus Nürnberg? Erstens ist Aachen berühmt für Lebkuchen. Nee, der heißen da Printen. Auch wenn die Dinger Printen heißen, das ist ein Lebkuchen. Da ist nämlich die Druckergilde, die machen da die Aachener Printen, die machen das so. Ja, genau, die laufen. Deswegen geht das so schnell. Die laufen da aus der Druckmaschine raus. Genau, aber tatsächlich, so Soßenlebkuchen schimpft sich das Ganze. Kennt man eventuell auch aus der niederländischen Küche, da ist es dann Frühstücksbrot. Ist halt also so ein Brot halt tatsächlich mit Zimt und Kardamom und Anis und Hasse nicht gesehen. Heißt es nicht Kardamom? Ich glaube, es ist ein M hinten. Aber Kardamom? Das ist auch so ein Ding, es gibt so Gewürze, mit denen hat man einfach nichts zu tun. Genau, die braucht man nur, wenn man Lebkuchen backt, einmal im Jahr. Okay. Genau. Und dann ohne Schokoglasur, ne? Also ihr Banausen, die ihr nur die Lebkuchen in der 500-Gramm-Packung vom Aldi kennt, mit in Stern, Herz und Brezelform, nicht sowas. Ne, wir kennen die auch anders, aber also wir haben ja auf dem Vasen. Ja. Wir haben unseren Vasen, da gibt's ja auch Lebkuchen. Genau, diese da etwas... Da ist auch nicht in Schoko eingelegt. Genau, diese etwas harten. Naja, scheint ihr halt. Wo du dir einen Zahn abbrichst, notfalls auch. Ja, da steht ja auch drauf für Schatzi und nicht für den Zahnarzt. Ja, genau. Und die benutzt du dann zum Soßen abbinden. Und das Ganze, das ist echt geil. Das ist dann so ein Zwischending aus süß und sauer. Und das gibt's, glaube ich, das gibt's dann so gefühlt einmal im Jahr, weil man es sich häufiger nicht leisten kann. Also ist dann schon geil. Okay. Und ich mache tatsächlich einen besseren Sauerbraten als Mama. Sorry, Mama, aber ist so. Okay, ich lade mich jetzt einfach bei beiden frech ein. Sollte ich mal irgendwann in der Nähe vom Ruhrpott sein. Da muss ich aber meiner Mama erklären, dass du nicht mein Freund bist. Ja, ist ja klar, aber ich muss deiner Mutter, glaube ich, auch erklären, warum ich sage, ich bin in der Nähe vom Ruhrpott. Da guckt dich mit großen Augen an, ja. Was, Sie sind hier in der Nähe vom Ruhrpott? Warum spricht deine Mutter eigentlich so Norddeutsch, wenn ich sie spreche? Ja. Genau. Ja, was machst du sonst mit Fleisch? Also durch einen Wolf drehen, in Würste verpacken oder ärgern, bis er sauer ist. Dann gibt es noch Panache. Panache ist auch eine sehr geile Sauerei. Das kennt man, glaube ich, wirklich Panache nicht. Klingt irgendwie nach einem Würfelkartenspiel, bei dem du die gegnerischen Kartenspieler einfach mit Würfeln wirfst. Panache! Würfel ist tatsächlich richtig. Du nimmst, ich glaube, es ist Schweinefleisch in der Regel. Also das machst du eigentlich nicht mehr selber. Ich habe meine Mutter und meine Oma auch nie gesehen, dass sie es selber gemacht, sondern es kauft die beim Metzger. Okay. Maultaschen macht man übrigens selber gelegentlich. Gelegentlich, ja. Du nimmst Schweinefleisch, würfelst es grob, kochst es. Mhm. Nee, brätst es erst an und dann kochst du es. Okay. Und dann nimmst du diesen Sud und dann kommt da noch, dann kommt da Blut rein gerne noch. Vom Schwein. Vom Schwein. Okay. Und dann rührst du da Buchweizenschrot oder Buchweizenmehl ein, okay, dass das so eine feste Pampe gibt. Und wenn das so richtig fest ist, dann lässt du das stehen, dass du das in Scheiben schneiden kannst und dann brätst du das an. Du nimmst also gebratenes, gekochtes und brätst es dann wiederum an. Ja, genau. Okay. Das ist... Ich verstehe euch. Das schmeckt unglaublich geil. Das ist, du hast dann, wenn es fertig... Das wäre, als wenn du das Fleisch für die Maultasche erst braten würdest, dann in die Maultasche verarbeiten, dann wiederum kochen und dann wiederum die Maultasche anbraten würdest. Ja, das gibt, auch dadurch, dass du Buchweizen nimmst, um es abzubinden, das gibt zum einen ein nussiges Aroma. Du hast dann am Ende, wenn du das angebraten, du brätst es, bis es fast schwarz ist, du hast dann außen so eine knusprige Schicht. Und dann beißt du da rein und dann wird es so komisch. Im ersten Moment ist das sehr widerlich weich. So richtig, aber es ist sehr lecker. Okay. Das kann man eigentlich gar nicht beschreiben, wie es schmeckt, aber das ist echt was ganz Spezielles einfach nur. Das kennt, glaube ich, wirklich niemand. Das hat's nie in. Das kriegst du auch im Supermarkt nicht. Und das kriegst du nur bei speziellen Metzgern eigentlich. Und dann da auch nur einmal die Woche, wenn sie gerade Schlachttag hatten. Du kriegst es dann so, dass du es daheim noch anbraten musst, oder kriegst es schon, wenn es fertig ist, quasi auf dem Brötchen, so wie ein LKW? Nee. Also ein Laborkäse. Nee, du kriegst das, in so meistens in diesen, kennst du diese Plastiksuppenteller oder Suppenschüsselchen auf Volksfesten? Ja. Da wird das so reingepatscht und dann kannst du es rausnehmen und in Scheiben schneiden und dann brätst du es dir daheim an. So. Okay. Ja. So ist das. Okay. Genau, nimmst dir mit, weil weiß es, der Metzger schlachtet am Freitag wieder, dann sagst du ein paar Tage vorher, übrigens, ich hätte gerne auch eine Portion Panasch, dann bekommst du es zurückgelegt, kriegst du eigentlich auch nur auf Vorbestellung dann. Okay. Weil die Leute wissen, wann ihr Haus- und Hofmetzger Schlachttag hat und wann er Panasch macht und wann nicht. Und dann müsst du dich drum kümmern, dass du auch davon was bekommst. Kannst du das, was du da bekommst, auch ohne Anbraten schon essen? Rein theoretisch, ja. Schmeckt aber bloß gebraten, nochmal extra angebraten, wegen dem Fett und dem Buttergeschmack oder was. Ich glaube, ja, das ist dann dadurch, dass auch Blut drin ist und es jetzt nicht so diese Blutwurstkonsistenz hat, sondern irgendwie nochmal anders ist, das ist nicht so geil. Okay, also es ist wie so, Black Pudding, der schmeckt halt auch nur, wenn du nochmal angebraten. Ja, genau, also es sollte schon warm sein. Okay. Und, ja. Okay. Ja, bei Maultaschen kannst du auch einfach mal aus der Packung kalt essen, das ist halt. Ja, wobei mir liegt das schwer im Magen, deshalb mache ich das nicht. Echt? Ja. Ja, kann man aber machen. Also Maultaschen sind ja, ich meine, Maultaschen hat man ja auch bei uns selber früher gemacht. Ich habe die auch schon mal teilweise selber gemacht. Mhm. Ich meine, du nimmst da halt irgendein Fleisch, mhm. je nachdem, was du halt hast. Entweder du nimmst ein Brät oder du nimmst eine Krakau, so einen schönen Ring. Du nimmst alte Wegen, dann nimmst du Ei. Und dann natürlich schön Schnittlauch und Kraut. Oder eben Spinat, je nachdem, worauf du Bock hast. Mhm. Machst daraus über Nacht machst daraus eine Füllung und dann am nächsten Tag nimmst du einfach einen Spätzleteig, den du so lange mit Mehl fütterst, bis er halt verarbeitbar ist, mhm. dass du dann ausrollen kannst und dann hast du quasi den perfekten Maultaschenteig. Mhm. Da packst du dann die Füllung rein und das schmeißt dann einmal ins Wasser. Dann hast du Maultaschen. Jo. So, und die kannst du wunderbar in der Brühe essen. Ja. Traumhaft. Das ist dann eine vollwertige Mahlzeit, weil das ist dann schon vom Aufwand her keine Suppe mehr, wo du einfach sagst, esse ich jetzt mal so spontan. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, vor allem, es ist halt wirklich ein Übernachtgericht. Ja, also ich meine, was man bei uns natürlich beim Schlachter sich holt, wenn man so gern mal Schwäbisch essen möchte. Oh, jetzt kommt's. Sind Kudle. Ah. Oh. Oh, schöne saure Kudle. Lecker. Oh, schöne weiße Kudeln vor allem. Also das ist schon auch fast eine Kudelsuppe, aber es ist schon ein bisschen deftiger. Ja. Deswegen ist es ein vollwertiges genau. Mal. Für alle nicht Süddeutschen, die nicht wissen, was Kuddeln sind, Pansen. Aber die Hundebesitzer sind, genau, das ist das, was ihr als Snack an euren Hund verfüttert. Genau, also Pansen. Ja. Aber das essen übrigens nicht nur die Schwaben, witzigerweise essen das auch die Polen. Die Polen essen auch Kuddeln. Ja, das... Aber halt nicht saure Kuddeln, sondern normale Kuddeln in der Kuddelsuppe. Deshalb habe ich auch immer ein extra Auge auf mein Portemonnaie, wenn ich in Schwaben feiern gehe. Ja, also der Schwabe hat halt Kuddelsuppe. Ja. So, dann ist der Schwabe natürlich, wenn er schon saure Kudle isst, isst er auch gern saure Nierle. Der Schwabe isst normalerweise, witzigerweise übrigens, mit Kartoffeln. Skandalös. Ich persönlich esse es lieber mit Reis. Mit Reis? Ja, ich mag gern... Das ist ja ganz fancy. Also saure Kudeln sind ja quasi eingelegte... saure Nierle sind ja quasi eingelegte Nierchen. Ja. Und dazu gibt es eine braune Soße. Ja, so quasi als Gulasch. So eine dicke, ja, genau, so eine dicke Soße. Mhm. Und dazu mag ich lieber Reis wiederum. Also ich mag da keine Kartoffeln dazu, ich mag da lieber Reis dazu. Ich bin da tatsächlich Purist und esse meine sauren Kutteln ohne saure Nierchen ohne alle Beilagen. Okay. Deine saure Nierle, klein ohne alle Beilagen. Ja, einfach schön mit dem Löffel. Dafür dann eine große Portion. Ja, das kann man auch machen. Du hast dann keine Sättigungsbeilage, so das sättigt halt direkt. Selber. Ich bin da, ich bin gesättigt genug. Ja. Gut, was haben wir noch? Also, wir haben dann natürlich noch den König der Speisen. Das ist immer das, was so für 20 Euro auf der Karte. Der Zwiebelroschbrade. Habe ich ihn richtig ausgesprochen? Ja, Zwiebelroschbrade. Gott sei Dank. Das ist im Grunde ein Steak mit geschmelzten Zwiebeln drauf. Genau, ein Rindersteak. Genau, kann der Schwabe natürlich so tun, als wäre es irgendwas Besonderes. Scheibenlose Rindersteak mit geschmelzte Zwiebeln drauf. Ja. Und ein paar Spätzle. Und ein paar Spätzle und wird es meistens nur so durchschnittlich gut. Ja, das Interessante ist, es gibt tatsächlich, auch da habe ich gelernt, Zwiebelroschbraten gibt es tatsächlich noch in einer ganz anderen Variante. Und zwar gibt es den nicht, also ein Zwiebelroschbraten ist ja quasi ein Steak, klassisch wie ein Steak hergestellt. Mhm. Und dazu gibt es dann eine Soße drüber, ein paar schön angeschmelzte Zwiebeln, ja, und eben eine Portion Spätzle, damit die Soße auch einen Sinn hat. Das, genau, das haben wir noch gar nicht thematisiert, aber mach weiter. Aber, ja, ich meine, wir waren groß mit Spätzle und Soße. Aber es gibt auch tatsächlich Leute, die setzen einen Topf mit Soße an, ja, braten den Zwiebelroschbraten dann an und versenken ihn dann noch in der Soße und lassen ihn da nochmal und lassen ihn da noch mal eine Weile ziehen, genau. Okay. Und lassen quasi den Zwiebelroschbraten dann wiederum Soße ziehen und Geschmack aus der Soße ziehen. Beziehungsweise du nimmst dann quasi wirklich nicht nur den Zwiebelroschbraten selber, also den Roschbraten selber, und versenkst ihn, sondern auch komplett den Bratensaft, den du quasi nochmal beim Ausbraten, aha, hast. Dann ist er natürlich innen nimmer rosig, wie ein normales Steak ist, ja, wie ein Zwiebelroschbraten ist, sondern dann ist er tatsächlich innen halt durch. Okay. Aber immer noch sehr saftig und sehr lecker. Und das macht's halt dann tatsächlich auch nochmal aus. So, und jetzt habe ich so viel Hunger, dass ich hier Pfefferminz-Dragés essen muss. Ja, ein Pfeffi. Magst du auch eins? Ja, sehr gern. Ist gut für den frischen Atem. Damit die Hörer auch was... Du darfst gerne die anderen drei wieder zurücknehmen. Und einfädeln. So. Da bin ich gut drin im Einlochen. Und genau. Also wir halten fest, der Schwabe isst eigentlich gern, doch durchaus auch Kartoffeln, aber halt dann schon mit Sinn. Nur im richtigen Kontext. Und ansonsten isst er halt schön seine Spätzle. Ja, und Soße. Und Soße. Und der Schwabe wird nickelig, wenn er zu wenig Soße auf seinen Spätzle hat. Das ist tatsächlich eine ganz interessante Beobachtung. Ich war vor kurzem bei einer Taufe. Und da gab es einen Teller, auf dem waren dreierlei Fleisch. Da war ein Rinderstückchen, ein Schweinestückchen und ein Geflügelstückchen. Mhm. Schön mit einer Soße übergossen. Und gereicht wurde ein Teller mit Spätzle. Mhm. Und dieser Teller mit Spätzle, da konnte man sich dann schön auf seinen Teller mit Soße draufschaufeln. Und das, bevor der gute Mann, der mir gegenüber saß, auch nur gewagt hat, reinzuhauen und richtig sich den Bauch voll zu machen, war der erste Blick zur Kellnerin und die Frage: Entschuldigung, gibt's da dann auch noch Soße dazu? So im Sinne von, muss ich mit dem bisschen Soße, was ich jetzt auf meinem Teller habe, haushalten für Fleisch und Spätzle oder eben im Notfall Kroketten und Fritten, die es dann auch noch dazu gab, oder kriege ich da nur Soße dazu? Also sprich, der Schwabe ist natürlich immer in Sorge, dass er möglichst, ja, noch Soße möglicherweise dazu, genau, hat, weil sonst ist es zu trocken, ja, für und, manche. Das muss man für Nicht-Schwaben, glaube ich, explizit erwähnen. Da der Schwabe braucht nicht ein bisschen mehr Soße, sondern das Mindestverhältnis ist 100 Gramm gekochte Spätzle zu 500 Milliliter Soße. Darunter macht das nicht. Er säuft sie. Ich bin ja ganz also anders, das, weil ich, das ich muss, bin... Beim typischen Schwaben, also alle, bis auf dich, alle Schwaben, die ich kennengelernt habe, bei denen müssen die Spätzle echt in der Soße schwimmen lernen. Also es gibt ja so drei Stufen von Spätzle, bevor eine Soße dran kommt. Es gibt normale Spätzle, so schöne, gut gemachte Spätzle. Mhm. Schön aus dem Nudelsieb, einfach zugreifen, essen. Ein Traum. Dann kann man die auch nochmal durch Butter schwenken. Ja. Immer noch ein Traum. Dann kannst du sogar noch ein paar angeschwärzte oder anbräunte Semmelbrösel dran tun. Immer noch ein Traum. Dann kannst du eine Flecke Soße dran machen. Taugt auch noch. Und dann kannst du ertränken in Soße. Und das macht der gemeine Schwabe. Dann ist es recht der Nation, aber ich nicht. Ja. Da bin ich tatsächlich dann nicht Schwabe, weil ich mag es tatsächlich. Also gute Spätzle kannst du aus dem Sieb essen. Aus dem Nudelsieb. Dem stimme ich zu, aber die meisten Menschen hier, die werden dann, wie gesagt, die werden so ein bisschen quengelig, wenn das Spätzle-Soßen-Verhältnis nicht stimmt. Und das ist, wie gesagt, das ist anders als im Rest der Republik. Ja, ich meine, wir können auch zu den Spätzle, also ich gehe mal davon aus, wir schaffen es nicht mehr zum Dessert zu kommen und zu den Backwaren. Das machen wir einfach noch einen zweiten Teil draus. Genau, dann machen wir dann einfach eine Kulturbeilage draus. Geiler Scheiß. Ja. Und, obwohl wir schon über Beilagen gesprochen haben. Ja, machen wir eine Kulturbeilage aus Dessert und Backwaren. Ja, das passt ganz gut, ja. Ja, dann schieben wir einfach alle anderen Themen und auch das zweite Thema, was wir jetzt für diese Folge eigentlich noch hatten, schieben wir einfach nochmal weiter. Und auch das Thema, was wir dann für das andere Thema hatten, schieben wir auch mal weiter. Wir können auch kurz auf Spätzle eingehen. Es gibt ja drei Arten. Ja, das hattest du gerade schon gesagt. Gehobelt. Achso, nochmal so, ja. Gehobelt übers Brett und, also gehobelt, ja, geschabt und gepresst. Genau, das ist wie im Prinzip wie beim Hornhaut entfernen auch. Da kann man hobeln, da kann man mit dem Messer hantieren und da gibt's wahrscheinlich auch noch eine dritte Variante für. Na, du kannst halt Knöpfle machen, du kannst halt schön durch die Kartoffelpresse einfach durchpressen. Das ist die einfachste Variante, oder du kannst halt schön vom Brett schaben. Genau, ich kann nicht schön vom Brett schaben. Das schön ich mal vom Brett schaben ist natürlich die wichtigste Variante für Kartoffelschnitzen, Spatzen, also Geißburger Marsch. Ja, ich wollte das trotzdem hier, also bei mir sehen die Spätzle dann aus wie Kartoffelschnitzen, wenn ich schabe. Ja, also ich schaue nochmal auf meinen Zettel. Soll ich den vielleicht einen halben Meter entfernt von dir nochmal halten? Nee, überleg mir hin, Alice. Doch, also von den Hauptspeisen haben wir eigentlich alles und von den Vorspeisen auch. Wir können noch über ein tolles Goodie reden. Ein Goodie. Ja, also wir müssen noch ein bisschen hausmeistern. Ich meine, man findet uns natürlich auf Facebook, aber ich dachte, Gutzle, Instagram, Twitter, immer unter Die Elite Podcast. Genau, wir haben eine Website, die heißt dieelite.org. Genau. Da kann man uns einen Kommentar hinterlassen. Hören kann man uns auf Spotify und iTunes. Und auf iTunes wiederum hat uns ein netter Mensch eine Rezension hinterlassen. Eine Rezession? Eine Rezension. Oh, eine Rezension. Gesagt. Er hat eine Rezension hinterlassen, keine Rezession. Ja. Meine Güte, ja. Wir rezessieren hier schon. Der gute Mensch nennt sich Ranicki oder Ranicki. Ich weiß es nicht. Wie Marcel Reif. Ja, wie... Marcel Reif Ranicki. Gott hab ihn selig. Der lebt doch noch und kommentiert Fußballspiele, oder? Seine Ehrlichkeit hat uns getrieben. In Stuttgart alternativlos. Ich glaube, du vergrätzt uns einen Hörer, wenn du das konsequent so vorträgst. Unter der Rubrik Komödie ist der Elite-Podcast eher nicht einzuordnen. Na, also komm. Also ich kann vor allen Dingen keine zweite Folge aufnehmen, wenn du so weitermachst. Deine Vielzahl von meist gesellschaftlichen Fragestellungen, teilweise erstaunlich tiefgründig, dialogisch diskutiert wird. Ich glaube, ich übersetze das. Gib deinen Zettel her. In diesem Buch geht es nicht um Ficken. Also, wir fangen mal an. Bei uns geht es wirklich nicht. Ich weiß gar nicht, ob jetzt der Hörer beleidigter ist oder Marcel Reich-Ranicki im Himmel. Wir haben schönes Wetter, es wird kein Gewitter geben. So, also, der Herr Ranicki schrieb in Stuttgart alternativlos. Oh, ja, das stimmt. Ja. Unter der Rubrik Komödien ist der Die Elite-Podcast eher nicht einzuordnen, da eine Vielzahl von meist gesellschaftlichen Fragestellungen teilweise erstaunlich tiefgründig dialogisch diskutiert wird. Was heißt hier erstaunlich? Na, ihn hat's erstaunt. Ach so, ja, okay. Wahrscheinlich ist er aus von Stuttgarter Podcasts nichts anderes gewohnt. Gut, ich meine. Oder von allgemeinen Podcasts nichts anderes gewohnt. Die meisten trinken 5 Liter Bier, während sie podcasten. Mhm. Und werden dadurch unterhaltsam. Oh, okay, oder er hat mich mal persönlich kennengelernt. Ich bin auch immer erstaunt, dass aus mir auch intelligente Gedanken rauskommen. Ja, kann auch sein. Also wir trinken ja meistens ein Bier und werden dann weniger unterhaltsam. Richtig. Die gegensätzlichen Temperamente der beiden Podcaster machen die Hörstunde ausgesprochen kurzweilig und selbst ein alter Knochen wie ich nimmt noch den ein oder anderen Denkanstoß mit. Würde ich sagen, Bildungsauftrag erfüllt. Ja. Wie heißt unsere Bildungsministerin? Eisenmann oder so, ne? In Baden-Württemberg? Ja. Der sollten wir schreiben. Dass wir irgendwie auf den Lehrplan für Deutsch kommen müssen, Oberstufe, Leistungskurs. Für alte Knochen. Ja, erstmal für die Lehrer, die müssen eine Fortbildung machen. Okay. Für Stuttgarter und alle, die es werden wollen, im Grunde alternativlos. Das stimmt. Also Integrationsministerin Özkan heißt die, glaube ich. Da bin ich raus. Die hat mir noch nicht geschrieben, was ich eigentlich unverschämt finde, weil ich ja auch immer noch integriert werden muss. Genau, also Frau Özkan, wir sind Integrationsware. Genau. Also wir sind quasi Bildungsauftrag für Integration. Genau, wir machen aus Stuttgartern Schwaben. Aus Zugezogene. Wir machen aus Nike schmeckt der echte Stuttgarter. Naja, Stuttgarter bist du ja, sobald du dich meldest. Ja, aber wir machen aus Nike schmeckt der echte. Ja, genau. Ja. Also Nauk schmeckte. Nike schmeckte. Ja, ja, aus Nainau. Aus Nau? Rein raus. Ach, Naus geschmeckte. Ja. Wir verjagen sie schon wieder. Ich war mir nicht sicher, ob man das S spricht oder nicht. Naus geschmeckte. Ja. Ja, aber wir sind für den Prenzlberg zuständig. Wahrscheinlich. Nee, aber sehr cool. Ja klar, ich habe mich auch gefreut. Ich hatte tatsächlich... er war 3 Tage high. Nein, aber ich hatte tatsächlich so ein Herzbumpern, wo ich mir gedacht habe, das ist schön, macht es häufiger. Ich glaube, wir freuen uns tatsächlich immer noch über Rezensionen. Wir kriegen nämlich tatsächlich gar nicht so viele. Ja. Ich meine, es gibt ja andere Podcasts, die machen daraus Gewinnspiele. Und machen tatsächlich ein Gewinnspiel daraus. Wenn so und so viele Rezensionen da sind, dann verlosen sie unter allen Rezensenten einen Abend mit ihnen und Getränke. Geiler Scheiß, okay. Sollten wir das machen? Nee, also allein das, was ich saufe, macht uns arm. Wir könnten anbieten, keine Ahnung, wenn wir 100 Rezensionen zusammenbekommen, dann podcasten wir im Schlossgarten nur in Unterwäsche oder so. Du podcastest dann im Schlossgarten nur in Unterwäsche. Ja. Ihr habt's gehört, ich werde da nicht mitmachen. Das war nur ein Angebot. Also kannst du machen. Ich trage dann die Unterwäsche einfach drüber, das ist mir auch egal. Ich bin doch der Verklemmte von uns beiden. Ja, aber ich bin doch Schwabe, ich gehe doch nicht nackt auf die Straße. Du hast ja eine Unterhose an. Darfst doch zwei Unterhosen anziehen. Ich kann sie dann drüber ziehen. Ja, zum Beispiel. Ja, also ich mache dann den Superman. Hui! Oder der Tangleman. Schwäbisch Superman. Versteht kein Saumi. Tangleman. Ja, das versteht wirklich keiner. Gibt's kaum noch. Da sind die alle zu jung für. Nee, gibt's gar nicht. Außer der alte Knochen vielleicht. Ja, der alte Knochen, der weiß ich noch. Aber ja, also Tangleman gibt's auch nicht mehr. Heißt jetzt auch nicht mehr Kaiser, sondern wahrscheinlich irgendwie ganz anders. Genau, gibt's gar nicht mehr. Gibt's gar nicht mehr. Leider gegangen. Aber also ich finde, wer uns hört, der mag zwar sich für einen alten Knochen halten, aber der ist im Herzen jung. Ja, das auf jeden Fall. Also wir sind auf jeden Fall die Jungkur für alte Knochen. Genau. In diesem Sinne, hört uns, supportet uns, schreibt uns Rezensionen. Habt uns lieb. Genau. Also wir sind übrigens tatsächlich deswegen Komödie irgendwie, weil wir hatten eine erste Staffel. Die kannst du nur als Komödie hinnehmen. Auch wenn, Tragödie gibt's glaube ich nicht bei iTunes. Wahrscheinlich nicht. Außerdem sind wir in unseren besseren Momenten, glaube ich, unterhaltsam. Also ist Komödie schon okay. Genau. Gelegentlich sind wir lustig. Ja, manchmal. Ja. So alle Quartale mal. Gut, aber bevor das Ding jetzt hier eine Stunde und 50 wird, oder 30 wird. Ach du Scheiße. Gehen wir mal hier in die Pause und gehen in der Kulturbeilage noch auf Nachtische ein. Oh ja. Da habt ihr ja sicherlich auch einige. Ich will Nachschlag. Gut. Tschüss.